Zwei gegen einen. Zwei so hinterlistige, furchtbare Gegner. Und er ganz allein, verwundet. Nur noch einen Arm frei. Er hat sie alle beide niedergeschossen. Welch große Tat, Colonel. Ist er nicht ein Held? Miss Neville, ich bin sicher, dass Sie noch nicht die richtige Vorstellung haben von meinem Bruder. Habe ich es nicht gesagt? Der Sperber wird seine Flügel ausbreiten? Sie ließen sich durch seine Sanftmut täuschen. Die hatte er nur bei Ihnen. Oh, wenn er jetzt sehen könnte, wie Sie für ihn arbeiten. Aber Miss Lydia arbeitete kaum. Sie sprach kein einziges Wort. Der Colonel fragte, warum er nicht eiligst Klage einreiche bei einer Behörde. Er sprach von der Funktion des Coroner und vielen anderen in Korsika völlig unbekannten Dingen. Dann wollte er wissen, ob das Landhaus dieses guten, hilfreichen Mr. Brandolaccio sehr weit von Pietranera entfernt liege und ob er, der Colonel, seinen verwundeten Freund nicht besuchen dürfe. Columba antwortete mit ihrer gewohnten Bestimmtheit, ihr Bruder befinde sich in der Macchia, wo ein Bandit ihn pflege. Er laufe große Gefahr, wenn er sich zeige, bevor man über die Art und Weise, wie der Präfekt und die Richter die Sache zu behandeln gedächten, einigermaßen Klarheit gewonnen habe. Sie werde jedoch dafür sorgen, dass ein geschickter Wundarzt sich in aller Heimlichkeit zu ihm begebe. Vor allem, Monsieur le Colonel, schloss sie, müssen Sie genau im Gedächtnis behalten, dass Sie 4 Flintenschüsse gehört und dass Sie mir gesagt haben, Orso habe zuletzt geschossen. Der Colonel begriff nichts von der ganzen Geschichte. Seine Tochter seufzte nur und wischte sich die Augen. Der Tag war schon weit vorgeschritten, als eine traurige Prozession ins Dorf einzog. Man brachte dem Advokaten Baricini die Leichname seiner Söhne. Ein jeder quer über einem Maultier liegend, das von einem Bauern geführt wurde. Eine Menge von Anhängern und Müßigen folgte dem traurigen Zuge. Unter ihnen bemerkte man die Gendarmen, die ja berufsmäßig immer zu spät kommen, und den Adjunkten, der die Arme gen Himmel erhebend unaufhörlich rief, »Was wird der Herr Präfekt dazu sagen?« Einige Weiber, darunter eine Amme des Orlanduccio, rauften sich die Haare und stießen heulende Schreie aus. Doch ihr geräuschvoller Schmerz machte nicht so viel Eindruck wie die stumme Verzweiflung eines Mannes, der alle Blicke auf sich zog. Das war der unglückliche Vater, der von einer Leiche zur anderen gehend ihre erdbeschmutzten Köpfe emporhob, die bläulichen Lippen küsste und die schon erstarrten Glieder umfing, als wolle er sie schützen vor den Unebenheiten des holprigen Bodens. Bisweilen sah man ihn den Mund öffnen, als wolle er sprechen, aber kein Wort. Kein Schrei drang daraus hervor. Die Augen unablässig auf die toten Söhne geheftet, stieß er sich an Steinen, an Bäumen, an allem, was im Wege stand. Das Geheul der Frauen, die Verwünschungen der Männer verdoppelten sich, als man in die Nähe von Orsos Haus kam. Und als gar einige Rebbia-Schäfer triumphierende Rufe auszustoßen wagten, da kannte der Ingrimm der Gegner keine Grenzen mehr. »Rache! Rache!« schrien mehrere Stimmen. Man schleuderte Steine, 2 gegen die Fenster des Raumes, in dem sich Columba und ihre Gäste befanden. Gerichtete Flintenschüsse durchbohrten die Läden und ein paar Holzsplitter flogen bis auf den Tisch, an dem die beiden jungen Mädchen saßen. Miss Lydia brach in gellende Schreie aus, der Colonel griff zu seinem Gewehr, Columba aber, bevor er sie zurückhalten konnte, stürzte zur Haustür und öffnete sie ungestüm. Draußen, wild aufgerichtet auf der erhöhten Schwelle, die Hände weit ausgestreckt zur Verwünschung der Feinde. »Ihr Feiglinge«, rief sie, »ihr schießt auf Weiber, auf Ausländer. Seid ihr Korsen? Seid ihr Männer?« »Elende. Elende ihr, die nur von hinten morden können. Kommt doch heran, ich biete euch Trotz. Ich bin allein. Mein Bruder ist weit. Tötet mich. Tötet meine Gäste. Das ist euer würdig. Ihr wagt es nicht, Feiglinge, die ihr seid. Ihr wisst, dass wir uns rächen. Nun so geht und weint wie die Weiber. Und sagt uns Dank, dass wir nicht noch mehr Blut von euch verlangen.« In Columbas Stimme und Haltung lag etwas Erschreckendes und zugleich Erhabenes. Entsetzt wich die Menge vor ihr zurück, wie beim Erscheinen einer jener bösen Feen, von denen man sich an korsischen Winterabenden gruselige Geschichten zuzuahnen pflegt. Der Adjunkt, die Gendarmen und eine Anzahl Frauen benutzten diese Rückwärtsbewegung, um sich zwischen die beiden Parteien zu werfen. Denn schon hatten die Rebbia-Schäfer zu ihren Waffen gegriffen, und einen Augenblick konnte man befürchten, dass ein mörderischer Kampf sich entspinnen werde auf dem großen Platze von Pietranera. Aber beide Lager waren ihrer Anführer beraubt. Und es passiert selten, dass Korsen, zuchtvoll in Hassgefühlen, in Abwesenheit der Urheber ihrer inneren Streitigkeiten handgemein werden. Übrigens hielt Colomba, durch den Erfolg besonnen geworden, ihre kleine Garnison von Gewalttätigkeiten ab. »Lass diese armen Leute nur weinen«, sagte sie. »Lass diesen Greis sein Fleisch und Blut heimwärts tragen. Wozu sollte es gut sein, einen alten Fuchs totzuschlagen, der keine Zähne mehr hat zum Beißen?« »Giudice Baricini, denk an den 2. August. Denk an das blutige Notizbuch, in das deine Fälscherhand eine Lüge hineinschrieb. Mein Vater hatte in dieses Buch deine Schuld eingetragen. Deine Söhne haben sie bezahlt. Ich gebe dir die Quittung, alter Baricini.« Mit gekreuzten Armen, ein Lächeln der Geringschätzung auf den Lippen, sah Colomba die Leichen in das Haus ihrer Feinde tragen. Dann zerstreute sich die Menge langsam. Das junge Mädchen schloss die Haustür, kehrte in das Esszimmer zurück und sagte zu dem Colonel: »Ich bitte Sie für meine Landsleute um Verzeihung. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass Korsen auf ein Haus schössen, in dem Ausländer sich aufhalten. Und ich schäme mich um meines Landes willen.« Abends, als Miss Lydia sich in ihr Zimmer zurückgezogen hatte, folgte ihr der Colonel und fragte sie, ob sie nicht besser täten, gleich morgigen Tages ein Dorf zu verlassen, wo sie jeden Augenblick eine Kugel in den Kopf bekommen könnten, und dann auch so rasch wie möglich die ganze Insel, auf der es nur Mord und Verrat zu geben scheine. Nach kurzem Schweigen erwiderte Miss Lydia: »Wie könnten wir dieses unglückliche junge Mädchen im Stich lassen, in einer Lage, in der sie so sehr des Trostes bedarf? Wäre das nicht sehr grausam von uns?« »Nur deinetwegen habe ich den Vorschlag gemacht, Tochter«, sagte der Colonel. »Und wenn ich dich in unserem Hotel zu Ajaccio in Sicherheit wüsste, so möchte ich dies verdammte Eiland nur ungern verlassen, ohne dem braven Della Rebbia noch einmal die Hand gedrückt zu haben.« »So lasst uns noch warten, Vater, und vor der Abreise überlegen, ob wir unseren Freunden nicht irgendwelche Dienste erweisen können.« »Du hast ein gutes Herz«, sagte der Colonel und küsste seine Tochter auf die Stirn. »Du opferst dich auf, um das Unglück anderer zu lindern. Also lass uns bleiben. Eine gute Tat hat man nie zu bereuen.« Miss Neville lag stundenlang schlaflos in ihrem Bett. Bisweilen glaubte sie draußen, die Vorbereitungen zu einem Angriff auf das Haus zu hören. Dann wieder musste sie an den armen Verwundeten denken, der in dieser Nacht wohl ausgestreckt lag auf kalter Erde, beschützt nur vom Mitleid eines Banditen. Das Zimmer, das sie innehatte, war das von Colomba. Über einer Art Betschemel, neben einem geweihten Palmzweig, hing an der Wand ein Miniaturbild von Orso in Leutnantsuniform. Miss Lydia nahm es ab, betrachtete es lange und, anstatt es wieder hinzuhängen, legte sie es neben das Bett. Erst bei Tagesanbruch schlief sie ein und die Sonne stand schon hoch am Himmel, als sie erwachte. Vor ihr stand Colomba. »Oh, Mademoiselle, fühlen Sie sich nicht sehr unbehaglich in unserem armseligen Hause«, sagte diese. »Ich fürchte, dass Sie kaum Schlaf gefunden haben.« »Haben Sie Nachricht von ihm?« »Liebe Freundin«, fragte Miss Neville sich aufrichtend. Dabei gewahrte sie Orsos Bild und warf, um es zu verbergen, rasch ein Taschentuch darüber. »Ja, ich habe Nachricht von ihm«, antwortete Colomba lächelnd. »Wie geht es ihm?«, erkundigte sich die Engländerin angstvoll. »Ziemlich gut. Giocanto ist heute früh gegen 4 gekommen und hat einen Brief gebracht.« »Für Sie, Miss Lydia.« »Mir hat Orso nicht geschrieben. Auf der Adresse steht zwar an Colomba, aber weiter unten für Miss N. Nun, Schwestern sind nicht eifersüchtig.« Giocanto sagte, das Schreiben habe ihm große Schmerzen verursacht. Hier ist der Brief. Miss Neville nahm ihn und las. Zur Vorsicht war er in englischer Sprache abgefasst. Folgendes war der Inhalt. Mein Fräulein, ein unseliges Verhängnis hat mich verfolgt. Die Verleumdungen, die meine Feinde erfinden werden, sollen mir gleichgültig sein, wenn nur Sie, Miss Neville, nicht daran glauben wollen. Seitdem ich Sie gesehen, hatte ich mich in wahnwitzige Träume versenkt. Es bedurfte dieser Katastrophe, mich Ihnen zu entreißen. Jetzt bin ich zur Vernunft gekommen. Ich weiß, welche Zukunft meiner harrt. Den Ring, den Sie mir gegeben haben und den ich für ein Unterpfand des Glückes hielt, wage ich nicht zu behalten. Columba wird ihn an Sie zurückgeben. Adieu, mein Fräulein. Sie werden Korsika verlassen und ich werde Sie nicht wiedersehen. Aber sagen Sie meiner Schwester, ob Sie mir eine Achtung, deren ich nicht unwürdig geworden zu sein glaube, bewahrt haben. O.D.R. Miss Lydia hatte sich, um den Brief zu lesen, zur Seite gewandt. Columba, die sie aufmerksam beobachtete, übergab ihr den ägyptischen Ring, sie mit dem Blicke befragend, was er zu bedeuten habe. Aber Lydia wagte den Kopf nicht zu heben, sondern starrte nur traurig auf den zurückgekehrten Talisman. »Liebe Miss Neville«, fragte Columba, »darf ich nicht erfahren, was mein Bruder schreibt? Berichtet er Ihnen von seinem Zustand?« »Nein«, antwortete Miss Lydia errötend, »er spricht nicht davon. Der Brief ist englisch geschrieben. Er beauftragt mich, meinem Vater zu sagen, er hofft, dass der Präfekt den Fall in Ordnung bringen werde.« Columba setzte sich zu der jungen Engländerin aufs Bett, nahm ihre beiden Hände und sagte, nicht wahr, »Sie werden meinem Bruder antworten. Das wäre ein so großes Glück für ihn.« »Doch im Augenblick kann ich ihm keinen Brief zukommen lassen, denn der Präfekt ist eingetroffen und Pietranera ist voll von seinen Leuten. Nachher wollen wir sehen.« »Oh, wenn Sie meinen Bruder richtig kennten, Miss Neville. Sie würden ihn lieben, wie ich ihn liebe.« Der Präfekt war in das Dorf zurückgekehrt, durch einen Boten des Adjunkten benachrichtigt, hatte er sich eiligst aufgemacht, in Begleitung von Gendarmen und Füsilieren, wie auch des Staatsanwaltes, eines Gerichtsschreibers und sonstigen Personals, um eine Untersuchung anzustellen über das neue schreckliche Ereignis, das den Familienzwist von Pietranera noch weiter komplizierte oder vielleicht auch beendete. Gleich nach seiner Ankunft sah er den Colonel Neville und dessen Tochter und verschwieg ihnen nicht, dass er in Bezug auf den Ausgang der Sache große Besorgnisse hege. Wie Sie wissen, sagte er, hat der Kampf keine Zeugen gehabt. Und die unglücklichen beiden Opfer galten allgemein als so mutig und geschickt, dass niemand glauben will, Monsieur de la Rebia habe sie ohne Beistand jener Banditen, bei denen er dann Zuflucht gefunden haben soll, besiegen können. »Das ist eine absurde Vermutung«, rief der Colonel. »Orso de la Rebia ist ein Mann von Ehre, ich bürge für ihn.« »Ich will es gern glauben«, antwortete der Präfekt. »Aber der Staatsanwalt, diese Herren sind immer misstrauisch, scheint nicht gerade besonders wohlwollend gestimmt zu sein. Er hat ein für Ihren Freund recht bedenkliches Dokument in Händen, einen Drohbrief an Orlanduccio, dem Monsieur de la Rebia ein Stelldichein gibt. Und dieses Rendezvous wird vom Staatsanwalt als ein Hinterhalt gedeutet.« »Dieser Orlanduccio«, erwiderte der Colonel, »hat es abgelehnt, sich zu schlagen wie ein Mann von Ehre.« »Das ist des Landes nicht der Brauch. Man legt sich auf die Lauer, man tötet einander von Hinterrück, so will es die Tradition. Allerdings liegt auch eine günstige Aussage vor, die eines kleinen Mädchens, welches behauptet, 4 Schüsse gehört zu haben, deren beide letzten stärker waren als die anderen und somit aus einer Waffe großen Kalibers gekommen sein können, wie es das Gewehr von Monsieur de la Rebia ist. Nur ist dieses Mädchen leider die Nichte eines der mitschuldverdächtigten Banditen und wiederholt vermutlich gehorsam eine Version, die man ihr eingetrichtert hat.« »Herr Präfekt«, unterbrach ihn Miss Lydia, bis ins Weiße der Augen errötend. Wir waren unterwegs, als die Schüsse fielen, und wir haben dasselbe gehört. In der Tat? Das ist äußerst wichtig. Und Sie haben gewiss die gleiche Beobachtung gemacht, Colonel. Ja, fiel Miss Neville lebhaft ein. Mein Vater, der sich auf Waffen versteht, sagte, das ist Monsieur de la Rebia, der mit meinem Gewehr schießt. Und diese Gewehrschüsse, die Sie erkannt haben, waren die letzten? Es waren die beiden letzten. Nicht wahr, Papa? Der Colonel hatte kein besonders gutes Gedächtnis, jedenfalls aber hätte er es sich nie einfallen lassen, seiner Tochter zu widersprechen. Sie müssen das sofort dem Staatsanwalt mitteilen, Colonel. Übrigens erwarten wir heute Abend einen Chirurgen, der die Leichen untersuchen und konstatieren soll, ob die Wunden von der betreffenden Waffe herrühren. Ich habe sie dem Leutnant Orso geschenkt, sagte der Colonel. Aber jetzt sehe ich sie am liebsten versenkt ins tiefe Meer. Das heißt, eigentlich ist es mir doch lieb, dass er sie zur Hand gehabt hat, denn ohne mein Gewehr, wie hätte er sich da aus der Affäre ziehen sollen, der brave Junge? Der Arzt kam etwas verspätet. Er hatte unterwegs ein Abenteuer gehabt. Signor Giocanto Castriconi war ihm begegnet, und dieser geistliche Räuber hatte ihn mit vollendeter Höflichkeit aufgefordert, mit ihm zu kommen, um einem Verwundeten sachkundige Hilfe angedeihen zu lassen. Man hatte ihn zu Orso geführt, und er hatte den ersten Verband auf die Wunde gelegt. Dann hatte der Bandit ihn ziemlich weit zurückbegleitet, ihm mit allerlei Anekdoten über die berühmtesten Professoren von Pisa aufwartend, die alle, so sagte er, seine intimen Freunde seien. »Doktor«, hatte der Theologe beim Abschied gesagt, »Sie haben mir zu viel Hochachtung eingeflößt, als dass ich es für erforderlich halten sollte, Sie daran zu erinnern, dass ein Arzt ebenso verschwiegen sein muss wie ein Beichtvater.« Bei diesen Worten hatte er den Deckel der Zündpfanne seines Gewehres spielen lassen. »Sie haben den Ort, wo wir die Ehre gehabt haben, miteinander zu sprechen, völlig vergessen. Adieu, Monsieur. Ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben.« Colomba beschwor den Colonel, der Autopsie der Leichen beizuwohnen. »Sie kennen besser als irgendjemand das Gewehr meines Bruders«, sagte sie zu ihm. »Ihre Anwesenheit wird ungemein wertvoll sein. Übrigens gibt es hier so viel übelwollende Menschen, dass es sehr gefährlich für uns wäre, wenn wir niemanden hätten, der unsere Sache verträte.« Mit der jungen Engländerin, allein zurückgeblieben, begann Colomba über heftige Kopfschmerzen zu klagen und schlug ihr vor, einen Spaziergang in die Nähe des Dorfes zu machen. »Die frische Luft wird mir gut tun«, sagte sie. »Wie lange ist es doch her, dass ich sie nicht geatmet habe?« Im Gehen sprach sie von ihrem Bruder, und Miss Lydia, die diesem Thema erhebliches Interesse entgegenbrachte, ward nicht gewahr, dass man sich weit von Pietranera entfernt hatte. Die Sonne neigte sich zum Untergang, als sie es plötzlich bemerkte und Colomba zum Umkehren aufforderte. Colomba sagte, sie kenne einen Querweg, der die Rückkehr bedeutend abkürzen würde, und bog in einen aufwärtsführenden, anscheinend nur selten betretenen Pfad ein. Bald wurde der Anstieg so steil, dass sie sich mit der einen Hand immer wieder an Baumwurzeln und Zweige anklammern musste, während sie mit der anderen ihre Gefährtin nach sich zog. Nach etwa 20 Minuten mühseligen Emporklimmens befanden sie sich auf einem mit Myrtengesträuch und Sandbeerbäumen bewachsenen Plateau, inmitten von Granitmassen, die überall aus dem Boden hervorbrachen. Miss Lydia war sehr erschöpft. Das Dorf wollte nicht erscheinen. Und es war fast schon Nacht. »Liebe Colomba«, sagte sie, »ich glaube, dass wir uns verirrt haben.« »Haben Sie keine Angst«, antwortete Colomba. »Folgen Sie mir unbesorgt.« »Aber Sie müssen sich irren, liebe Freundin. Das Dorf kann unmöglich in dieser Richtung liegen. Ich möchte wetten, dass wir ihm jetzt den Rücken zuwenden. Die Lichter, die da hinten in der Ferne schimmern, das muss Pietranera sein.« »Meine liebe Miss Lydia«, sagte Colomba mit erregter Stimme, »Sie haben recht, aber 200 Schritte von hier, in der Macchia. Nun, da befindet sich mein Bruder. Ich könnte ihn jetzt sehen und umarmen, wenn Sie wollten.« Miss Neville machte eine Gebärde der Überraschung. »Ich bin nur deswegen so unbeobachtet aus Pietranera herausgekommen«, erklärte Columba, »weil Sie in meiner Gesellschaft waren. Sonst wäre man mir gefolgt. Ihm so nahe zu sein und ihn nicht zu sehen. Warum sollten Sie nicht mit mir kommen und meinem armen Bruder die Hand drücken? Er wäre so glücklich darüber.« »Aber Columba, das wäre absolut nicht schicklich von mir.« »Ich verstehe. Euch städtischen Damen kommt es immer nur darauf an, ob etwas passend sei, während wir Dorfweiber bedenken, ob es uns gut und vernünftig scheint. Aber es ist schon so spät. Und Ihr Bruder, was wird er von mir denken? Er wird denken, dass er von seinen Freunden nicht im Stiche gelassen wird und dass wir ihn ermutigen in seinem Leiden. Und mein Vater, der wird sich beunruhigen. Er weiß, dass Sie mit mir sind. Nun, Mademoiselle, entscheiden Sie sich. Heute früh waren Sie in sein Konterfei versunken«, fügte sie mit einem spöttischen Lächeln hinzu. »Nein, wirklich, Columba, ich wage es nicht. Und die Banditen, die dabei sind, na, was schadet das? Diese Banditen haben doch keine Ahnung davon, wer sie sind. Übrigens wünschten sie ja immer, solche Leute einmal zu Gesicht zu bekommen. Mein Gott, also entschließen Sie sich endlich, Miss Neville. Sie hier allein zurückzulassen, das kann ich nicht. Man weiß nicht, was passieren könnte. Wir müssen jetzt entweder zu Orso gehen oder zusammen ins Dorf zurückkehren. Und nur Gott weiß, wann ich meinen Bruder dann jemals wieder zu sehen bekäme. Vielleicht niemals. Was sagen Sie da, Columba? So möge es denn sein. Aber nur für eine Minute. Dann kehren wir gleich zurück.« Columba gab ihr die Hand und stürmte, ohne ein Wort zu erwidern, so eilig voran, dass Miss Lydia Mühe hatte, ihr zu folgen. Glücklicherweise hielt Columba bald inne und sagte zu ihrer Gefährtin, »Wir wollen nicht weitergehen, ohne uns vorher angekündigt zu haben. Sonst könnten uns vielleicht ein paar Kugeln um die Ohren sausen.« Sie brachte mit den Fingern eine besondere Art von Pfiff hervor. Bald darauf hörte man einen Hund bellen, und es dauerte nicht lange, da erschien der vorgeschobene Posten des Banditenlagers, unser alter Freund, der Hund Brusco. Er erkannte Columba sofort und übernahm es, ihr als Führer zu dienen. Nach mancherlei Windungen auf den engen Pfaden der Macchia sahen die jungen Mädchen zwei bis an die Zähne bewaffnete Männer vor sich auftauchen. »Seid ihr es, Brandolaccio?« fragte Columba. »Wo ist mein Bruder?« »Dort hinten«, antwortete der Bandit. »Aber kommt langsam näher. Zum ersten Mal seit dem Unfall hat er etwas Schlaf finden können.«